Nummer 6. Guten Tag, was darf es sein? Guten Tag, ich nehme 200 Gramm Käse. Welchen möchten Sie? Den aus Frankreich für 2,30 Euro. Bitte schön, 200 Gramm Käse. Sonst noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Das macht 4,60 Euro, bitte. Guten Tag, was darf es sein? Guten Tag, ich nehme 200 Gramm Käse. Welchen möchten Sie? Den aus Frankreich für 2,30 Euro. Bitte schön, 200 Gramm Käse. Sonst noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Das macht 4,60 Euro, bitte.